werden deine Mitbewerber oder gar die ganze Branche plötzlich überflüssig wird, solltest du dich vorbereiten. Damit es dir nicht so geht wie aktuell den Taxifahrern oder den klassischen Buchhaltern von morgen, solltest du diese Podcast-Folge anhören. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Du meinst, dass deine Branche besonders sicher ist? Dass es sie auch noch in 20 Jahren geben wird? Dann muss ich dir leider mitteilen, dass gerade du in einer Branche bist, die es ziemlich sicher so in 20 Jahren nicht mehr gibt. Denn gerade die in der Vergangenheit sichersten Branchen wurden am ärgsten getroffen. Wahrscheinlich wird dies schon in den nächsten 10 Jahren der Fall sein. Wie ich auf so etwas Komisches komme? Schau dir nur die Geschichte an, sie lehrt uns. Die Branche der Musikvertriebe für Langspielplatten und später auf den Markt gekommenen Compact-Disc verschwanden fast gänzlich. Das hätte sich so niemanden vorstellen können. Doch heute wird Musik gestreamt, anfangs illegal, dann legal. Oder die Branche der Taxifahrer wird womöglich ebenfalls schon bald verschwunden sein, weil ein kleines Start-up namens Uber uns alle zu Taxifahrern macht. Warum also abwarten, bis jemand dein Unternehmen oder gar die ganze Branche zerstört oder überflüssig macht? Wenn es andere können, kannst du es auch. Und das ist doch immerhin die bessere der beiden schlechteren Varianten. Im folgenden Kapitel wollen wir einmal sehr krass denken. Vergiss also deine Mitbewerber, die einfach nur dasselbe wie du machen, für einen Moment. Sie stören dich zwar, aber was wir nun anschauen möchten, ist, wer oder wie unser Unternehmen oder unsere Branche zerstört werden kann. Wir wollen absichtlich weiterdenken, uns das Unmögliche ausmalen und Handlungsmöglichkeiten dazu, sodass wir für den Ernstfall gerüstet sind. Oder uns gar selbst ersetzen können, bevor es ein anderer macht. Dazu ist es am einfachsten, in drei Ebenen zu denken. Unser Unternehmen, unsere Mitbewerber und ein neuer, externer treten in den Markt ein. Zuerst zu uns selbst. Hole aus allen Bereichen mutige und kreative Köpfe an den Tisch. Jeder soll sich nun 15 Minuten Gedanken machen, wie ein eigener Mitarbeiter am besten das Unternehmen zerstören könnte. Was müsste gemacht werden? Neben Zerstören gilt auch Ersetzen oder überflüssig machen. Und sag deinen Leuten, dass sie annehmen sollen, dass Geld keine Rolle spielt, sie haben also unerschöpfliche Mittel zur Verfügung. Nach 15 Minuten wird im Brainstorming-Verfahren gemeinsam weitergearbeitet. Sobald sich die Kreativität zu Ende neigt, erstellt ihr eine Liste mit den besten Ideen. Die besten sind übrigens diejenigen, die ihr a. für am wahrscheinlichsten haltet und b. die am einfachsten umzusetzen sind. Aufgrund dieser Ideen könnt ihr im Weiteren geeignete Abwehrmaßnahmen entwickeln und umsetzen, damit ihr, sollte dies der Fall eintreffen, gerüstet seid. Nun zu unseren Mitbewerbern. Versammle wiederum kreative und mutige Köpfe aus deinem Team am Tisch, allerdings nimmst du nun noch drei externe Personen dazu. Gut ist, wenn diese wenig Ahnung von deinem Unternehmen oder deiner Branche haben. Wichtig ist, dass sie einen offenen Geist haben, sowie mutig und kreativ sind. Die Frage lautet nun, was müssten unsere Mitbewerber tun, um uns so schnell wie möglich zu zerstören oder zumindest empfindlich zu treffen? Das Vorgehen hierbei ist dasselbe wie im ersten Fall beschrieben. Neben geeigneten Abwehrmethoden kannst du dir nun überlegen, ob du dich nicht selbst angreifen sollst, bevor es ein anderer tut. Das hört sich jetzt sicherlich sehr ungemütlich an, stimmt's? aber mache lieber du es als irgendein anderer. Und das Ganze aussitzen und hoffen, dass niemand auf diese Idee kommt, ist sicher kein guter Weg. Du kannst dazu mit einigen deiner Mitarbeitern ein Testlabor einrichten, eine eigene Abteilung. Und danach entscheiden, ob du ein neues Unternehmen gründen möchtest. Sicherlich findest du auch geeignete Maßnahmen, um deinen alten Geschäften nicht direkt zu schaden. Und sicherlich gibt es genug Differenzierungen, um die Kuh noch zu melken, bevor sie geschlachtet wird, welche dein altes Geschäft sehr gut rechtfertigen, zumindest für eine gewisse Zeit. Zu guter Letzt noch zu den Externen. Das sind leider die gefährlichsten, denn sie sind nicht betriebsblind und darum besonders kreativ. Sie fallen wie Hyänen über dein Unternehmen oder Branche her. Sie kommen leise und in kleinen Gruppen ganz unauffällig. Sie werden meist nicht wahr oder ernst genommen, und wenn, dann ist es schon zu spät. Es gibt mittlerweile Investorengruppen, die sich auf solche Unternehmen spezialisiert haben. Diese Investoren suchen Teams, die eine ganze Branche revolutionieren möchten. Sie unterstützen sie mit Geld und Wissen. Die wenigsten Vorhaben gelingen, doch wenn eines zum Erfolg führt, ist dies finanziell sehr interessant. Das Vorgehen dazu ist dasselbe wie im zweiten Beispiel, lediglich mit der Abweichung, dass du 2/3 der Leute von extern holen solltest. Dieser Ausflug mag für dich sehr anstrengend, wenn nicht beängstigend gewesen sein. Doch wenn du nicht zumindest im Kopf solche Szenarien durchspielst, wird es dich am Tag X besonders hart treffen. Schön finde ich an solchen Übungen auch, dass du dein Unternehmen von innen nach außen eine ganz offene Art und Weise entwickeln kannst. Du beteiligst deine Mitarbeiter auf diese Weise an der Unternehmensentwicklung. So entstehen großartige Teams und effiziente Unternehmenskulturen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.